Anoint! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte, FSK und Querfunk, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. In Weimar und in anderen Städten sind zurzeit die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Bauhauses in vollem Gange. Man blickt 100 Jahre zurück und erfreut sich der Erfindung des Bauhausdesigns als deutschem Exportprodukt. Auch in dieser Sendereihe hat das Bauhaus immer mal wieder eine Rolle gespielt. Wir wollen in dieser Ausgabe jedoch in andere Regionen der Welt blicken. Nach Bayern einerseits und nach Ungarn andererseits. Im Jahr 1919 wurden in Bayern und in Ungarn Räterepubliken ausgerufen. Mit ihrer Geschichte will ich mich in der kommenden Stunde auseinandersetzen. Auch wenn wir dem Jubiläumstakt des 100-Jährigen auch hier nicht so richtig entkommen können, so soll es doch wenigstens eine Auseinandersetzung mit Revolutionsgeschichte sein. Dazu begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. We'll be right back. Vor etwa 100 Jahren hat in Deutschland, es ist heute kaum zu glauben, eine Revolution stattgefunden. Die Novemberrevolution, die einerseits gegen den Ersten Weltkrieg gerichtet war, eine Revolution, die andererseits eine sozialistische, rätedemokratische Stoßrichtung hatte. Im Zuge der Novemberrevolution sind im Deutschen Reich mehrere Räterepubliken ausgerufen worden. So auch in Bayern. Dort war die Räterepublik am 7. April ausgerufen worden. Eine Woche später musste sie sich bereits gegen den Angriff von außen verteidigen. In den letzten Tagen des April 1919 erlag die Räterepublik der Übermacht von Freikorpseinheiten und Reichswehr. Nur wenige Wochen währte die Bayerische Räterepublik. Doch wie war es überhaupt zu ihrer Ausrufung gekommen? Wie hatte sich das revolutionäre Geschehen in Bayern entwickelt? Bekanntlicherweise ist ja die Novemberrevolution ausgegangen von Matrosenaufstand in Kiel und griff dann auf weite Teile Deutschlands über und so auch auf München. Dort wurde in der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 die Dynastie der Wittelsbacher abgesetzt und die Republik ausgerufen. Erster Ministerpräsident oder Präsident dieser Republik wurde der Sozialdemokrat Hoffmann, der allerdings im Prinzip sich nicht halten konnte. Eingesetzt wurde dann Kurt Eisner als Ministerpräsident, ja, der ungefähr 100 Tage regieren konnte, bis es im Januar 1919 zu einer Wahl kam. Eisner war Mitglied der USPD, also einer linken Abspaltung der SPD. Und die USPD hat bei diesen Wahlen nur 2% der Stimmen bekommen. Das heißt, Eisner hat dann seinen Rücktritt erklären müssen und ist dann auf dem Weg zum Parlament von einem rechten Offizier ermordet worden. Das war am 21. Februar 1919. Das löste dann eine Radikalisierung, einen Radikalisierungsprozess aus. Kurt Eisner hatte noch versucht, die verschiedenen Fraktionen der Linken, auch die SPD, mit in die Regierungsbildung einzubeziehen. Er hätte ein Mischmodell aus parlamentarischer Republik und Räterepublik bevorzugt. Die Ermordung Kurt Eisners im Februar 1919 hat dann die revolutionären Ereignisse in Bayern beschleunigt. Unzufriedenheiten mit dem Verlauf der Revolution hatte es jedoch schon vorher gegeben. Vor allem gab es keinerlei Sozialisierung, also keine Umverteilung von Eigentum. Das war eigentlich eine zentrale Hoffnung. Man hat ja nicht einfach so Revolution gemacht, sondern weil es den Leuten wirklich scheiße ging. Und die wollten danach halt was vom Kuchen abhaben und das haben sie aber nicht gekriegt, weil das die Sozialdemokratie verhindert hat. Eisner hat in dem Punkt den Sozialdemokraten praktisch Vorschub gegeben und hat auch Eigeninitiativen der Arbeiterinnen verhindert und Betriebsbesetzungen räumen lassen. Und deswegen gab es eine linke Opposition gegen die sozialistische Regierung und immer wieder Demonstrationen, die wurden hauptsächlich angeführt von den Arbeitslosen, weil denen es materiell natürlich am schlechtesten ging, aber auch von verschiedenen Arbeitern, die sich in Arbeiterräten engagiert haben. In der Folge der Ermordung Kurt Eisners konstituiert sich in Bayern ein provisorischer Zentralrat der Bayerischen Republik. Die Räte beharren auf ihrer politischen Macht und es kommt zu einem Generalstreik. Es steht nun in Bayern zur Debatte, Räterepublik oder parlamentarische Republik, ein Landtag unter dem Ministerpräsidenten Hoffmann von der SPD oder alleiniger Vertretungsanspruch der Räte. Vom 25. Februar bis zum 8. März 1919 tagt in Bayern der Kongress der Bayerischen Arbeiter- und Soldatenräte, wo keineswegs Einigkeit über die künftige Gesellschaftsform herrscht. Der Rätekongress ist dann trotzdem auf die Parteien zugegangen und hat versucht, wieder eine Regierung zu bilden, die aber paritätisch besetzt wird von Räten und von Parteipolitikern. Auch da hat man die Sozialdemokratie wieder versucht mit einzubeziehen. Es war immerhin die mit Abstand größte Partei unter den Arbeitern. Man hat versucht, eine Regierung zu bilden, aber gleichzeitig haben die Sozialdemokraten hier in Nürnberg eine Koalition mit den rechten Parteien geschmiedet, in der sie wiederum versucht haben, eine gegenrevolutionäre Regierung ins Leben zu rufen, während sie gleichzeitig in München die revolutionäre Regierung verhandelt haben. Als das aufgeflogen ist, waren die Räte natürlich ziemlich sauer und haben aber von offizieller Seite, also die Anführer, die Köpfe sozusagen der Rätestrukturen, wollten da weiter verhandeln, aber in der Basis war die Wut noch größer und dann haben verschiedene Soldatenräte und eine Mehrheit der Arbeiterräte in Augsburg gesagt, es läuft jetzt einfach nicht mehr, wir machen da nicht mehr mit, wir wollen jetzt die reine Räterepublik. Und dann kommt es leider nur für einen Monat in Bayern zu einer reinen Räterepublik, die sich auch über ganz Bayern erstreckt und sich in eine anarchistische und eine kommunistische Phase untergliedert. Am 7. April 1919 rufen der Zentralrat der Bayerischen Arbeiter- und Soldatenräte und der Revolutionäre Arbeiterrat die Räterepublik in Bayern aus. Die übliche Bezeichnung Münchner Räterepublik ist dabei leicht irreführend, denn es handelt sich um eine landesweite Angelegenheit. Die Mehrzahl der größeren Städte in Bayern stellt sich hinter die Räterepublik. Die Kommunisten, also jene Fraktion, die eine Räteregierung am vehementesten gefordert hatte, lehnen die Ausrufung der Bayerischen Räterepublik ab. Sie sind misstrauisch, ob eine solche Ausrufung einen großen Rückhalt in der Bevölkerung findet. Und sie sind misstrauisch gegenüber nicht-kommunistischen Bündnispartnern. So ist die Bayerische Räterepublik in ihrer ersten Phase eine Räterepublik ohne Kommunisten. Sie steht vor allem unter dem Einfluss von Anarchisten und radikalen Teilen der USPD. Als es dann zur reinen Räterepublik kam und dann vor allem erstmal die Anarchisten das Sagen hatten, wurde dann in relativ kurzer Zeit viel von den Sozialisierungsversprechen umgesetzt, ging vor allem um Wohnraum. Es gab eine sehr große Wohnungslosigkeit der armen Bevölkerung. Da wurden dann Wohnungen enteignet von Großbürgertum, die ja teilweise wirklich in Palästen gelebt haben. Und da sind dann arme Wohnungslose eingezogen. Das war eine Sache, die die Räteregierung relativ beliebt gemacht hat bei der ärmeren Bevölkerung. Es gab noch viele andere Umstellungen. Es haben tatsächlich die Betriebsräte dann die Kontrolle über die Betriebe übernommen und haben das Management abgelöst. Das war auch eine wichtige Veränderung. Und eben die Verwaltung insgesamt wurde von den Räten organisiert. Das heißt also basisdemokratisch nach dem Delegationsprinzip, dass aus den Betrieben Personen delegiert wurden für bestimmte Aufgaben, die man kannte, die eben keine Berufspolitiker waren und dann eine abgetrennte Politikerkaste gebildet haben, sondern bekannte Leute waren, die dann im dreistufigen Delegationssystem von so lokalen Betriebsräten zu regionalen Räten und dann dem Zentralrat immer weiter delegiert wurden. Das war sozusagen der Aufbau des Rätesystems und die zentralen Charakteristika, würde ich sagen. Das ist eine ganz auffällig anarchistische Räterepublik mit vielen Anarchisten, aber nicht nur an der Spitze, wenn man so in Anführungszeichen sagen kann. Die Pläne, die sie hatten, die Ideen, die sie hatten, spielten in diesem Vollzugsrat, im Aktionsausschuss und Vollzugsrat der Räterepublik eine große Rolle. Aber das war, wie man sehen konnte, leider zeitlich begrenzt. Im Grunde haben die Anarchisten und die anderen Volksbeauftragten in dieser einen Woche gar nicht viel gemacht. Die waren schon durch die monatelangen vorherigen Streitigkeiten um die Frage, wie soll eigentlich der Freistaat organisiert werden, wie soll der geordnet werden, ziemlich ausgebrannt, habe ich den Eindruck, wenn ich die Dokumente von damals lese. In diesen vier Wochen dieser Räterepublik war natürlich, trotz ganz vieler Initiativen, die ausgerufen wurden, war natürlich die Umsetzung dieser Initiativen bis zur Niederschlagung der Republik nur ganz schwer möglich. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Gustav Landauer war Volksbeauftragter für Volksaufklärung. Der plante unter anderem die Trennung von Kirche und Staat, die Einführung einer Schul- und Hochschulreform. Zu öffentlichen Einrichtungen sollten die werden. Eine an Kreativität orientierte Erziehung, die Schaffung von Elternräten, die Einrichtung von öffentlichen Büchereien und Wanderbühnen, Museen, ein Ausstellungshaus für moderne Kunst und so weiter und so fort. Auch Erich Mühsam, der Volksbeauftragte eine Zeit lang war, hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, dass tatsächlich aus Sicht der revolutionäre grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft Bayerns durchgeführt werden konnten. Allerdings muss man sagen, ist fast alles davon stecken geblieben, aufgrund der Zerschlagung der Revolution. Die Kommunisten haben den Anarchisten zu Recht vorgeworfen, dass sie nicht von Anfang an insbesondere die Verwaltung des Staates zerschlagen haben. Das hätten die machen müssen, denn es saßen ja noch aus der Kaiserzeit, aus der Monarchie, die alten Beamten in den Amtsstuben und haben ständig einen amtsinternen Widerstand gegen die Anarchisten an ihrer, sagen wir mal, Ministeriumsspitze opponiert. Also das war eine, der Versuch, irgendeine anarchistische Entscheidung durchzusetzen, ist üblicherweise daran gescheitert, dass die subalternen Beamten das einfach nicht gemacht haben. Und genauso kann man sagen, dass die Gründung einer Roten Armee viel zu spät geschehen ist und dass auch die Enteignungen der Betriebe nur halbherzig angegangen worden sind. Wobei andererseits eine Woche, die man nur hat, um solche großen politischen Ziele durchzusetzen, auch ein bisschen wenig ist. Am 13. April 1919 organisieren Militärs einer republikanischen Schutztruppe einen Putsch gegen die Räterepublik. Die SPD-Regierung, die sich nach Bamberg abgesetzt hatte, billigt diesen Putschversuch. In dieser Situation schwenken die Kommunisten um. Im Augenblick des Angriffs sehen sie die Notwendigkeit, die Räterepublik zu verteidigen. Sie setzen den Zentralrat, der die Räterepublik bis dahin geleitet hatte, ab und übertragen die Regierung an einen nun kommunistischen Vollzugsrat. Unter dem Vollzugsrat kämpfen nun Kommunisten gemeinsam mit einigen Anarchisten, die den Vollzugsrat anerkennen, gegen den Angriff der paramilitärischen Freikorpseinheiten. Dieser Angriff folgt am 14. April und untersteht der SPD-Regierung unter Hoffmann. Am 17. April beschließt Gustav Noske, dass die Reichswehr den Freikorpseinheiten zu Hilfe kommen. Dieser Angriff kann von der Roten Armee bis in die ersten Maitage abgewehrt werden, aber er bedeutet schließlich doch das Ende der Räterepublik. Es lag in erster Linie an der Gewalt, die ausgeübt worden ist, und zwar nur von einer Seite. Also das hat man ja auch in Berlin beobachten können. Die Gewalt ging grundsätzlich von rechts aus. Es waren nicht nur die Reichswehrtruppen von Noske, es waren vor allem auch die Freikorps, die auch in München eingesetzt worden sind und die sich zum großen Teil aus Burschenschaftlern zusammensetzten, aber auch natürlich aus zurückgekehrten Militärs. Und diese meist rechtsradikalen Einheiten gingen mit äußerster Brutalität gegen die Bewegung vor. In München gab es, wenn ich richtig informiert bin, um die 1000 Tote, also nicht nur während der Kämpfe, zum größten Teil hingerichtet. Und erst nach mehreren Tagen, vielleicht zwei Wochen, gelang es der zurückgekehrten Regierung Hoffmann, diese Gewalt einigermaßen einzudämmen. Dadurch haben auch Toller und Mühsam überlebt. Das ist der hauptsächliche Grund. Der zweite Grund ist natürlich klar. Es war zwischen den Erwartungen und den Dingen, die möglich waren in dieser kurzen Zeit, gab es natürlich einen Widerspruch. Also die Erwartungen, dass sich vieles positiv verändert seitens der Arbeiter, widersprach die kurze Zeit, die zur Einführung dieser Veränderung notwendig war oder möglich war. Und das andere ist, dass natürlich auch in München starke Kräfte, politische Kräfte, zum Beispiel die Bayerische Bauernpartei und andere konservative Kräfte mit äußerster Vehemenz gegen diese Revolution vorgingen. In München ist es ja so, dass die Niederschlagung der Räterepublik sehr viele Opfer fordert. Also es gibt einen militärischen Einmarsch von gegenrevolutionären Truppen in München. Es gibt danach die Verhängung des Standrechts. Es werden einige hundert Anhänger der Räterepublik getötet von den gegenrevolutionären Truppen, die meisten davon nicht in Kämpfen, sondern wirklich erschossen nach dem Ende der Kämpfe. Und das führt zu einer ziemlich großen Verbitterung. Man muss dazu sagen, dass viele Arbeiter, die auch kurz davor noch SPD gewählt haben, Mehrheitssozialdemokraten gewählt haben, aktiv beteiligt waren an der Räterepublik. Also viele Sozialdemokraten sind aktiv beteiligt an der Räterepublik und sind natürlich ungemein verbittert, als auf den Befehl ihrer eigenen Parteiführung diese Räterepublik niedergeschlagen wird, blutig. Und es führt dazu, dass in München erst einmal die MSPD sehr stark an Unterstützung verliert. Es gibt kurz nach der Räterepublik, etwa einen Monat später, Kommunalwahlen in München. Wenn man sich die Wahlergebnisse dieser Kommunalwahlen anschaut, dann kann man ein bisschen was rauslesen, wie Arbeiter in München zur Räterepublik standen. Die stärkste Partei in München wird die USPD, mit Abstand die stärkste Partei, die also 4 Monate zuvor bei den letzten Wahlen davor nur ganz wenige Stimmen bekommen hat, nur weniger als 10% in München bekommen hat. Die ist jetzt bei fast 40% innerhalb von 4 Monaten. Und das kann man, glaube ich, werten als ein Bekenntnis der Münchner Arbeiter erstmal zu der Räterepublik, auch nach ihrer Niederschlagung. Das ist erstmal für die USPD-Stimme, die als die Partei der Räterepublik erstmal in München bekannt war. Während die Mehrheitssozialdemokraten, die im Januar noch mit Abstand die stärkste Partei waren, bei diesen Wahlen 3/4 ihrer Stimmen verlieren. Daran kann man, glaube ich, ablesen, dass es eine relativ große Enttäuschung gibt unter sozialdemokratischen Anhängern über diese Politik. Und dann gibt es in Bayern zwischen dem Frühsommer 1919 und dem Frühling 1920 so eine eigenartige Übergangsphase, wo die Regierung auf Landesebene sozialdemokratisch geführt wird. Das ist eine Koalitionsregierung mit bürgerlichen Parteien, wo aber gleichzeitig es einen massiven Aufbau schon gibt der Polizeikräfte, der Reichswehr, sich eigentlich so, ja, der Sicherheitsapparat, der staatliche, stark ausgebaut wird, weil man fürchtet, dass die Räterepublik wiederkommen könnte. Und das ist eine Situation, wo die SPD in der Regierung sich eigentlich von ihren eigenen Anhängern auch mehr und mehr isoliert. Und das führt dann dazu, dass sie im Frühjahr 1920 in Bayern, das ist wenig bekannt, die sozialdemokratische Regierung weggeputscht wird. Im Prinzip von der Polizeiführung in Bayern, von der Reichswehrführung gibt es einen Putsch, der sogenannte Putsch der Einwohnerwehr. Das war also eine private Wehrorganisation, die mit der Polizei zusammengearbeitet hat, die gegen die Räterepublik gearbeitet hat, gegen die Rätebewegung. Und die putschen die Sozialdemokraten weg. Und das passiert, während im restlichen Reich die Auseinandersetzungen um den Kapp-Putsch laufen, im März 1920. Der Kapp-Putsch scheitert ja im übrigen Reich. Also das heißt, die Reichsregierung kann sich behaupten, mit einem Generalstreik der Arbeiter wird dieser Kapp-Putsch abgewehrt. Aber in Bayern hat der Putsch Erfolg. Also in Bayern verschwindet die Sozialdemokratie dann im Frühjahr 1920 aus der Regierung und bleibt auch bis 1933 ausgeschlossen aus der Landesregierung. Das ist die besondere Situation, die in Bayern da ist, dass es ab dem Frühjahr 1920 eine rein bürgerliche Regierung gibt, durchgängig, und zwar eine rein bürgerliche Regierung mit ziemlich deutlichen rechten Tendenzen, die im Grunde genommen ihre ganze Legitimation, ihre politische Legitimation daraus zieht, dass sie die radikale Linke und die Anhänger der Räterepublik und die Sozialisten und die Gewerkschaften unten hält. Das ist die sogenannte Ordnungszelle Bayern dann, die sich etabliert. Mit der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik hat die SPD die Einrichtung der Bayerischen Ordnungszelle auf den Weg gebracht. Damit ist nicht nur eine Linie von hartem Staat und politischer Repression verbunden. Von der Ordnungszelle Bayern führt ein Weg hin zum Aufstieg des Nationalsozialismus. Gerade an Bayern lässt sich zeigen, dass dieser Aufstieg nicht erst Ende der 20er Jahre begonnen hat. Man könnte bösartig sagen, dass der Staat, insbesondere die Reichswehr, große Hilfe dabei geleistet hat. Also nur einen Monat, nachdem die Räterepublik niedergeschlagen worden ist, hat die Reichswehr einen ihrer Bediensteten, den gefreiten Adolf Hitler, der in die Propagandaabteilung der Reichswehr eingetreten war, nach Lager Lechfeld geschickt. Das ist eine Garnison gewesen südlich von Augsburg. Und man hat Hitler, der ja damals völlig unbekannt und unbedeutend war, als V-Mann, wie es damals schon hieß, eingestellt. Der war dazu da, die Soldaten, die in Lager Lechfeld stationiert waren und unter denen man zu viele Revolutionäre vermutete, wieder auf Linie zu bringen. Das hat er gemacht, offensichtlich. Er hat sozusagen im Sold der Reichswehr, im Sold des Staates, seine ersten Propagandareden gehalten. Er hat auch an seinen Vorgesetzten einen Brief geschrieben, wo er sozusagen seine politischen Ansichten mal zusammengefasst hat. Und da ist alles schon angelegt. Also da schreibt er auch das, er schreibt jetzt noch nicht von der Endlösung der Judenfrage, aber er schreibt mehr oder weniger, das Endziel müsse sein, alle Juden aus Deutschland zu entfernen. Und dieser Brief ist, wie man weiß, auf durchaus Wohlwollen bei seinen Vorgesetzten gestoßen. Und Hitler ist ja dann kurz darauf auch der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, beigetreten, die dann später zur NSDAP geworden ist. Und da war er auch noch im Sold der Reichswehr. Und er war sogar noch im Sold der Reichswehr, als die NSDAP ihr Grundsatzprogramm verabschiedet hat. Also man könnte sozusagen in dem Fall tatsächlich von staatlicher Beihilfe beim Aufbau der nationalsozialistischen Bewegung sprechen. Und er hat ja dann in diesem Klima, in dieser Ordnungszelle Bayern, dann auch seinen Putsch vorbereiten können. Und insbesondere im Oberland gab es ganz viele geheime Waffenlager. In dieser Zeit sind auch ganz viele Vereine wie die Technische Hilfsvereine und so weiter gegründet worden. Und es waren eigentlich alles verkappte paramilitärische Organisationen. Denn eigentlich war Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ja in der Armee erstmal verboten, eine größere. Und die haben dort schon trainiert. Und die offiziellen Kräfte haben weggeschaut. Wer sich fragt, wie es zum Aufstieg der Nationalsozialisten kommen konnte, der sollte sich auch mit der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik auseinandersetzen. Die Bayerische Räterepublik ihrerseits war durchaus widersprüchlich und keineswegs ohne Fehler. Nicht nur was die Frage der Einheit der Revolutionäre oder was militärisch-strategische Fragen betrifft, etwa wenn man sich die fehlende Repräsentanz der Frauen in den Räten vergegenwärtigt. Und doch hätte die Räterepublik der Beginn von etwas sein können, das anders war als das, was folgte. Sie ist Gegenstand des Interesses für alle, die auch heute nicht glauben können, dass Ausbeutung und kapitalistische Konkurrenz, staatliche Autorität und vorauseilender Gehorsam das letzte Wort der Geschichte sein sollen. Mit anderen Worten, Es braucht noch immer einen gehörigen Umsturz und den wird man nicht in der Geschichte finden. Ha ha ha ha! Hier in der Montage über die Räterepublik in Bayern, die ihr eben gehört habt, kamen folgende Personen zu Wort. Die Historiker Peter Seifert und Sebastian Zehetmeier, der Sozialwissenschaftler Simon Schaub, Bernd Löffler vom Erfurter Bildungskollektiv und der Journalist Thies Marsen. Wenn wir uns heute mit der Geschichte der Bayerischen Räterepublik auseinandersetzen, dann müssen wir uns klar machen, dass sie keineswegs ein isoliertes oder gar ein spezifisch deutsches Ereignis gewesen ist. Sie gehört in einen größeren Kontext der globalen Revolutionsgeschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts tauchten überall die Räte auf als eine spezifische Organisationsform der Arbeiterbewegung, so etwa im Zuge des Streikgeschehens und der Revolution in Russland 1905. Die Räte sind einerseits ein Instrument der Entscheidungsfindung in der direkten Aktion, etwa wenn eine Fabrik besetzt oder bestreikt werden soll. Sie sind andererseits Basis einer Vorstellung von Gesellschaft, in der die Demokratie direkt von der ökonomischen Basis ausgedacht ist. Im Zuge der russischen Revolution 1917 fand der Gedanke der Räte weltweit eine rasante Verbreitung. Und dies, ohne dass es ein ausgearbeitetes, niedergeschriebenes Konzept gewesen wäre. Dass die Bayerische Räterepublik kein vereinzeltes, isoliertes Ereignis gewesen ist, das zeigt sich etwa an Ungarn. Dort war die Räterepublik ein wenig früher, im März 1919, ausgerufen worden. Obwohl die Ungarische Räterepublik nicht aus der Geschichte Europas wegzudenken ist, ist die deutschsprachige und englische Literatur zu ihr durchaus übersichtlich. Im vergangenen Jahr haben Christian Koller und Matthias Marschik einen Sammelband herausgegeben, der den Titel trägt »Die Ungarische Räterepublik 1919 – Innenansichten, Außenperspektiven, Folgewirkungen«. Also der unmittelbare Anlass ist natürlich eben, dass wir am 21. März dieses Jahres praktisch 100 Jahre Beginn dieser Räterepublik haben und wir haben da einfach im Vorfeld festgestellt, dass die Literaturlage, vor allem was Veröffentlichungen auf Deutsch betrifft, ziemlich dünn ist. Und dann eben eigentlich gefunden, das ist ein interessantes Thema, auch im Kontext dieser ganzen Umwälzungen von 1918, 1919, eben wo man jetzt in Deutschland natürlich sehr viel über die Vorgänge in Deutschland spricht. Das Gleiche in Österreich, in der Schweiz war der einzige Landesgeneralstreik im November 1918. Und dass wir hier bewusst auch mal auf ein Ereignis blicken, das knapp außerhalb des deutschsprachigen Raum. Es ist aber eben auch sehr eng verknüpft mit diesen Vorgängen. Christian Koller ist Historiker und Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs in Zürich. Er weist darauf hin, dass die Entwicklung in Ungarn 1918-19 durchaus mit den Vorgängen im Deutschen Reich vergleichbar sind. Und doch muss auch von einer spezifischen Situation in Ungarn ausgegangen werden. Ungarn hatte damals zur Habsburger Doppelmonarchie gehört. Diese war wiederum der wichtigste Kriegspartner des Deutschen Reiches gewesen. Vielleicht muss man zuerst sagen, wenn wir von Ungarn sprechen in dieser Zeit, dann ist das nicht einfach das heutige ungarische Territorium. Das ist die ungarische Reichshälfte, die ja knapp dreimal so groß ist wie das heutige Ungarn, ist eben eine der beiden Teile der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es ist auch in diesem Weltkrieg 4 Jahre dabei, ist dann auch auf der Verliererseite und macht natürlich alle diese Dinge mit, einerseits die militärischen Misserfolge, dann aber eben auch die inneren wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Wir haben ja auch mit Budapest eine Großstadt, die eben auch genau gleich wie deutsche Großstädte oder Wien an der miserablen Versorgungssituation leiden. Wir haben auch in Ungarn tendenziell eine Gesellschaftsstruktur, die noch ungleicher ist als etwa in der österreichischen Reichshälfte oder in Deutschland, mit einem ausgeprägten Großgrundbesitz und dann aber auch einer breiten, armen, ländlichen Bevölkerungsschicht und dann aber auch bereits einer Unternehmerschicht und einer Arbeiterschicht, also quasi vormoderne, vorindustrielle und industrielle gesellschaftliche Ungleichheiten sind miteinander kombiniert und all das verschärft sich dann natürlich im Verlaufe des Krieges durch die militärischen Misserfolge und eben die schwierige wirtschaftliche Situation. Im Laufe des Ersten Weltkriegs reifte in der ungarischen Reichshälfte der Habsburger Doppelmonarchie eine revolutionäre Situation heran. Die Monarchie ist durch den Krieg diskreditiert. Insbesondere die unteren Schichten sind nicht länger bereit, dieses Regierungssystem zu tragen. Es gibt Aufruhr, es gibt Streiks, es gibt Demonstrationen. Die Revolution ist da. Am 11. November tritt Kaiser Karl als König von Ungarn ab. Es sind eigentlich zwei Wellen. Das erste ist am Ende des Ersten Weltkrieges unmittelbar, also im Oktober, November 1918, wo sich Ungarn wie auch alle anderen Teile der Habsburger Monarchie Schritt für Schritt lossagt von den Habsburgern, ein unabhängiges Ungarn proklamiert wird und eine neue Regierung an die Macht kommt. Das ist eine sozialdemokratisch-linksbürgerliche Koalitionsregierung, eigentlich mit dem Ziel, Richtung einer parlamentarischen demokratischen Republik sich weiterzuentwickeln. Das führt aber rasch dann zu Problemen, eben einerseits wegen dieser deplorablen wirtschaftlichen Situation. Also die Regierung kommt unter Druck, insbesondere auch in Budapest von Seiten der Arbeiterschaft. Es gibt Streiks, Proteste und so weiter. Das andere ist aber auch die Frage, was ist überhaupt das Territorium eines zukünftigen unabhängigen Ungarns? Diese ungarische Reichshälfte der Habsburger Monarchie eben ist ja auch sehr vielsprachig mit verschiedenen Sprachgruppen, die nun auch zum Teil beginnen sich abzuspalten, beziehungsweise benachbarte Staaten, die zum Teil neu entstanden sind, zum Teil schon vorher existiert haben, äußern nun eben Gelüsten an verschiedenen Territorien dieses Ungarn und es kommt dann eben auch zu militärischen Auseinandersetzungen eigentlich um die Frage, was werden die neuen Grenzen in Ostmitteleuropa sein und was wird das zukünftige Territorium eines unabhängigen Ungarn sein. Und eben diese Situation verschärft sich dann zu Beginn des Jahres 1919 mehr und mehr und führt dann im Ende März zu einem sehr seltsamen Vorgang, in dem nämlich die bisherige Regierung eigentlich zurücktritt und man in die Gefängnisse geht, wo die Führer der ungarischen Kommunisten nach Unruhen vorangegangenen eingesperrt sind und sie eigentlich bittet, die Regierung zu übernehmen. mit der Vorstellung einerseits, dass das diese gesellschaftlichen Unruhen beruhigen könnte, einerseits, aber andererseits auch aus einem militär- und geostrategischen Kalkül, weil man nämlich merkt, eigentlich die einzige Macht, die potenziell ein militärischer Partner sein könnte, um das bisherige ungarische Territorium zu verteidigen, ist Sowjetrussland. Die Siegermächte unterstützen eigentlich diese Gelüste der Tschechoslowakei, Serbiens, Rumäniens auf ungarisches Territorium und das ist ja dann auch was passiert schließlich im Frieden von Trianon. Die neuen Grenzen von Ungarn werden sehr viel länger gezogen als die bisherigen und hier in dieser Situation gibt es eigentlich nur einen potenziellen militärischen Verbündeten und das wäre die Rote Armee von Sowjetrussland und das ist eigentlich die Kombination dieser Dinge führt dann eben dazu, dass am 21. März diese Räterepublik ausgerufen wird, was schon von den Zeitgenossen, auch den internationalen Beobachtern als sehr spezieller Vorgang betrachtet wird. Es ist eben eigentlich nicht so eine Revolution, wie man sich das vorstellt, sondern eigentlich gibt die Regierung die Macht ab und an eine neue Regierung bestehend zum Teil aus Leuten, die vorher noch im Gefängnis gesessen hatten. Zu diesen Leuten gehört der Journalist Bela Kun, der sich in russischer Kriegsgefangenschaft den Bolschewiki angeschlossen hatte. Er wird zur führenden Figur der Revolution in Ungarn. Basis für eine Räterepublik wird nun die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten zu einer einzigen gemeinsamen Partei. Diese neue Partei ruft am 21. März 1919 die Räterepublik Ungarn aus. Das heißt mit vollem Namen Föderative Ungarische Sozialistische Räterepublik. Bedeutet Diktatur des Proletariats, heißt Ausübung der Macht durch die Arbeiter, Soldaten und Bauernräte. Von März bis August hat diese Räterepublik Bestand. Während dieser Zeit hält der Konflikt um die Grenzen Ungarns permanent an. Es ist eine Situation, in der der Krieg nicht wirklich beendet scheint, und doch wird versucht, eine andere Gesellschaftsform zu etablieren. Also die politische Form war eben eine Räterepublik. Also die Vorgängerregierung hatte eigentlich vorgehabt, eine verfassungsgebende Nationalversammlung zu wählen, so wie das im Anfang 1919 in Deutschland und in Deutsch-Österreich geschehen war. Das wurde dann mehrfach verschoben und eben diese neue Regierung sagt jetzt diese Wahlen ab und stattdessen gibt es Wahlen in diese Arbeiterräte, die dann eben von quasi bottom-up immer die immer höheren Instanzen wählen bis hin zu einem Rätekongress. Und dann eben diese Räterepublik, deren vollen Namen Sie gerade genannt haben, schließlich konstituieren. Das ist so die politische Form, die Räterepublik entfaltet dann eigentlich rasch radikale Reformbestrebungen in allen Gebieten. Das reicht von einer Landreform, eben um diese Frage des Großgrundbesitzes zu lösen, über die Arbeiterselbstverwaltung in industriellen Betrieben und Banken und so weiter, eine radikal neue Kulturpolitik, eine neue Bildungspolitik. Das bisherige ungarische Bildungssystem war auch sehr stark kirchlich geprägt gewesen. Damit wird Schluss gemacht. Es werden sozialpolitische Maßnahmen angekündigt und umgesetzt. Also man versucht in eigentlich sehr, sehr kurzer Zeit sehr weitgehende Reformen voranzutreiben, wobei eben vieles ja dann auch nicht wirklich umgesetzt werden kann in der kurzen Zeit des Bestehens der Räterepublik. Und eben parallel dazu geht es ja eben auch darum, dass von Ungarn und auch von der neuen Regierung immer noch beanspruchte Territorium militärisch zu verteidigen, zu versuchen. Also es kommt auch zu einem Aufbau von neuen räterepublikanischen Streitkräften. An der ungarischen Räterepublik nahmen außergewöhnlich viele Intellektuelle teil. Zu ihnen gehörte etwa der marxistische Philosoph Georg Lukács. Viele von ihnen haben einen jüdischen Hintergrund. Später lässt die Konterrevolution ihrem Antisemitismus freien Lauf und bekämpft die Räterepublik als jüdische Verschwörung. Viele Künstler und Intellektuelle stellen sich in den Dienst der Räterepublik, die diese wiederum durch eine progressive Kulturpolitik an sich binden wollte. Gleichwohl blieb das Verhältnis zwischen den Führern der Räterepublik und den Künstlern und Intellektuellen ein angespanntes, ambivalentes Verhältnis. Welche Form dieses Verhältnis schließlich angenommen hätte, bleibt spekulativ. Ebenso die Frage, wie abhängig oder unabhängig die ungarische Räterepublik von der Sowjetunion geblieben oder geworden wäre. Während die Revolution in Deutschland am Bündnis zwischen SPD und Freikorps gescheitert war, schien ein Erfolg der ungarischen Räterepublik durch die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs in dieser Region der Welt verstellt. Die ungarische Räterepublik existiert ungefähr 4 Monate. Die politische Situation ist leicht anders als bei zum Beispiel der bayerischen Räterepublik, indem in Ungarn eben auch die Linkssozialisten an dieser Räterepublik beteiligt sind und eben quasi diese Koalition Sozialdemokratie, Freikorps in dieser Weise nicht gibt. Es gibt aber auch in Ungarn dann die sogenannten weißen Kräfte, die sich konstituieren, die auch Gegenregierungen zu bilden versuchen, und dann gibt es eben eigentlich diese Invasionen von außen, und das sind eigentlich die dann auch letztlich zum Zusammenbruch der Räterepublik führen. Also die Siegermächte, Frankreich, Großbritannien ziehen da auch die Fäden und die Nachbarstaaten, eben die neu gebildete Tschechoslowakei und dann Rumänien und Serbien, das sind alles Verbündete dieser Siegermächte, die dann eben eigentlich von fast allen Seiten her in dieses räterepublikanische Territorium bedrohen, während der einzige Nachbar, der sozusagen neutral bleibt, ist eigentlich Deutsch-Österreich, aber die hatten sozusagen selber genug Probleme in diesem Zeitpunkt. Und das führt dann dazu, dass Anfang August eigentlich die räterepublikanische Regierung zurücktritt. Die meisten Mitglieder fliehen dann ins Exil. Es kommt zu einer Übergangsregierung und dann schließlich zu diesem Regime von Admiral Horthy, das autoritär ist und sich dann auch immer mehr Richtung Faschismus entwickelt und der dann bis zum Zweiten Weltkrieg Ungarn regiert. Die Geschichte der Ungarischen Räterepublik war seltsam und widersprüchlich. Schon durch ihren Beginn, der eher eine Übergabe als ein Umsturz gewesen ist. Welche Rolle konnten tatsächlich die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte in der Räterepublik spielen? Konnte sich eine Räterepublik tatsächlich von unten entfalten, angesichts der Bedrohung von außen und dem Machtanspruch der kommunistischen Führer? Inwiefern war das Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern tatsächlich ein Bündnis und kein kaschierter Konflikt zwischen ländlicher Subsistenzwirtschaft und städtischem Konsumbedarf? Das sind Fragen, die an anderer Stelle erörtert werden müssen. Die Ungarische Räterepublik war auch nicht frei von Hinrichtungen und terroristischen Maßnahmen. Bei all diesen Fragen bleibt dann aber übrig, der konterrevolutionäre Terror übertraf den revolutionären Terror um ein Vielfaches und er war systematisch antisemitisch. Der Faschist Miklós Horthy begründet eine unrühmliche Tradition in Ungarn. Es wird ja dann eigentlich alles, was die Räterepublik angefangen hat, wird rückgängig gemacht. Wir haben dann ein autoritäres Regime, das ja offiziell, der Horthy bezeichnet sich auch als Reichsverweser, eigentlich in der Tradition der vorgängigen habsburgischen Regierung steht, theoretisch, aber dann mehrere Versuche des ehemaligen Kaisers wenigstens zurückzukehren als König von Ungarn werden dann auch wieder nicht von Horthy quasi entgegengenommen, sondern es ist dann wirklich dieses autoritäre Regime, das eine sehr stark antimodernistische, nationalistische und, muss man sagen, auch antisemitische Linie vertritt. Also die Phase der Räterepublik wird ja dann auch häufig in der Geschichtspolitik der folgenden Jahre mit einer angeblichen jüdischen Verschwörung und so weiter in Verbindung gebracht. Also es sind dann auch ähnliche Denkmuster, wie es ja bei der extremen Rechten in der Weimarer Republik auch gibt. Also da findet durchaus auch eine internationale Zirkulation von entsprechenden Ideen statt. Und das prägt natürlich dieses Ungarn der Zwischenkriegszeit sehr nachhaltig. Im heutigen Ungarn wird Miklós Horthy wieder als Nationalheld verehrt, während eine Gedenkstatue zu Ehren von Georg Lukács aus dem Stadtbild entfernt wird. Während in den ungarischen Schulbüchern dem sogenannten Magyarentum gehuldigt wird, kommt eine ungarische Räterepublik nicht vor. Während Fidesz und Jobbik um das völkische Weltbild miteinander konkurrieren, wird Antisemitismus in Ungarn wieder hoffähig. Schönes Resultat der Geschichte. Es kann nur praktisch abgeändert werden. Trotzdem sei hier empfohlen das Buch »Die Ungarische Räterepublik – Innenansichten, Außenperspektiven, Folgewirkungen«, herausgegeben von Christian Koller und Matthias Marschner, erschienen im letzten Jahr im Verlag Pro Media. Thank you. Thank you. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, heute über die Bayerische und die Ungarische Räterepublik. Wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, werft einen Blick auf ärgernis.blogsport.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. We'll be right back.